Nadja wollte Tänzerin werden und niemals am Hunger sterben. Moskaus Lichter schienen heiter, irgendwie geht's immer weiter. Und sie traf einen Mann, der zog sie magisch an. Und er spielte ein Lied vom Frieden und vom Krieg. Die Leute wurden plötzlich stumm. Und Nadja, die wusste den Grund. Denn jeder, der da war, fühlte, was die Balalaika spielte. Die Leute waren plötzlich gleich. Es war egal, ob arm oder reich. Denn jeder, der da war, fühlte, was die Balalaika spielte. Lai la la lai la la lai. La la lai la la lai lai lai. Lai la la lai la la lai. La la lai la la lai la la lai. Nadja sagte, lasst uns hoffen und auf unsere Rechte pochen. Moskaus Kinder haben Hunger, im Kreml geht's rauf und runter. Und sie bot jenem Mann ein Gläschen Wodka an. Und er sang dieses Lied vom Frieden und vom Krieg. Die Leute wurden plötzlich stumm. Nadja, die wusste den Grund, denn jeder, der da war, fühlte, was die Balalaika spielte. Die Leute waren plötzlich gleich, es war egal, ob arm oder reich. Denn jeder, der da war, fühlte, was die Balalaika spielte. Lai la la lai la la lai. La la lai la la lai lai lai. Lai la la lai la la lai. La la lai la la lai la la lai. Nadja liebte alle Menschen und für sie gab's keine Grenzen. Moskaus Atem schmeckte bitter, in den Fenstern nur noch Splitter. Und sie lieb jenen Mann, er sah sie feurig an. Und er sang dieses Lied vom Frieden und vom Krieg. Die Leute wurden plötzlich stumm. Und Nadja, die wusste den Grund. Denn jeder, der da war, fühlte, was die Balalaika spielte. Die Leute waren plötzlich gleich. Es war egal, ob arm oder reich. Denn jeder, der da war, fühlte, was die Balalaika spielte. Lai la la lai la la lai. La la lai la la lai lai lai. Lai la la lai la la lai. La la la la la la la lai. La la la la la la lai. La la la la la lai lai lai.